Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we talked about Jesus is the life giver. Gestern sprachen wir darüber, dass Jesus der Lebensspender ist. Now John is telling us this life giver was made visible. Nun sagt uns Johannes, dieser Lebensspender wurde sichtbar gemacht. And we have seen him. Und wir haben ihn gesehen. It's really interesting that Jesus has always been the life giver, but he wasn't made visible. Es ist wirklich interessant, dass Jesus schon immer der Lebensgeber war, aber nicht sichtbar gemacht wurde. How do we know that Jesus has always been the life giver? Woher wissen wir, dass Jesus schon immer der Lebensspender war? Because the Bible says that he was the lamb that was slain before the foundation of the world. Weil die Bibel sagt, dass das Lamm war, das vor der Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. One day came a moment in history that he actually was revealed as the life giver, and from then on he can be seen by everybody. Eines Tages kam ein Moment in der Geschichte, an dem tatsächlich als Lebensspender offenbart wurde, und von da an kann von jedem gesehen werden. Allow me to say something to you. Ich möchte dir etwas sagen. John says this life giver was made visible and we have seen him. Johannes sagt, dieser Lebensspender wurde sichtbar gemacht und wir haben ihn gesehen. So John has seen him, but at the same time there were lots of people walking the earth and they did not see him as a life giver. Johannes hat ihn also gesehen, aber gleichzeitig gab es viele Menschen auf der Erde, die ihn nicht als Lebensspender ansahen. Think about it. The Bible says that Jesus came to his own and they did not receive him. Denk mal darüber nach. Die Bibel sagt, dass Jesus zu den Seinen kam und sie ihn nicht aufnahmen. There were people who simply saw him as the son of a carpenter. Es gab Menschen, die ihn einfach als den Sohn eines Zimmermanns ansahen. There were other people that very simply saw him as a great rabbi, a great teacher. Es gab andere Menschen, die ihn einfach als einen großen Rabbi, einen großen Lehrer sahen. There were other people that just saw him as a prophet. Es gab andere Menschen, die ihn einfach als einen Propheten ansahen. When Jesus said them, who do the people say that I am? The answer was, well, some say you're Elisha, some say, you know, you're one of the prophets. Als Jesus seine Jünger fragte, für wen halten mich die Leute, lautete die Antwort, einige sagen, du bist Elia, andere, du bist einer der Propheten. May I challenge you to tell you, you will experience from Jesus what you see in Jesus. Ich möchte dich mit folgender Aussage herausfordern. Du wirst von Jesus das erleben, was du in Jesus siehst. We really need to stop blaming things on him if we don't experience it. Wir müssen wirklich aufhören, ihm die Schuld zu geben, wenn wir nichts erleben. So many Christians, they always blame things on God if they don't experience things from God. So viele Christen geben immer Gott die Schuld, wenn sie nichts von Gott erleben. But you will experience as much from Jesus, the life giver, as much as you're willing to see or as much as you choose to see. Du wirst von Jesus als Lebensspender so viel erleben, wie du bereit bist zu sehen oder wie du dich entscheidest zu sehen. This is actually so serious because so many Christians see Jesus only as the savior. Das ist deshalb so ernst, weil so viele Christen Jesus nur als den Erlöser sehen. As the savior who one day at the end of their life on earth he will take them to heaven. Als den Erlöser, der sie eines Tages am Ende ihres irdischen Lebens in den Himmel bringen wird. And then they say, you know what, I was waiting for Jesus to heal me, but he just never healed me. I guess it wasn't his will. Dann sagen sie, weißt du, ich habe darauf gewartet, dass Jesus mich heilt, aber das hat einfach nicht gemacht. Ich schätze, es war nicht sein Wille. I'm more and more convinced that you will experience from Jesus what you choose to see in Jesus. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass du von Jesus das erleben wirst, wozu du dich entscheidest, in ihm zu sehen. So you have to learn to see him as the one who gives the incredibly abundant life. It belongs to you. Du musst also lernen, ihn als den einen zu sehen, der das unfassbar überfließende Leben gibt. Es gehört dir. I have a deep longing in my heart to experience everything from Jesus that is my legal right. Ich habe eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, alles von Jesus zu erleben, was mir rechtmäßig zusteht. I really don't want to go to heaven at the end of my life and say, Jesus, you didn't do this, you didn't do that, you didn't give me the other. Ich möchte wirklich nicht am Ende meines Lebens in den Himmel kommen und sagen, Jesus, du hast dies nicht getan, du hast das nicht getan, du hast mir jenes nicht gegeben. And Jesus looks at me with very sad eyes and say, what do you mean I didn't give you? What do you mean I didn't do for you? Und dass Jesus mich mit sehr traurigen Augen anschaut und sagt, was meinst du damit, dass ich dir das nicht gegeben habe? Was meinst du damit, dass ich jenes nicht für dich getan habe? I was the abundant life giver. You didn't take it. Ich war der Geber des Lebens in Fülle. Du hast es nicht genommen. You simply chose to see me as the guy who is bringing you to heaven at the end of your life. So here you are. Welcome. Du hast dich einfach dafür entschieden, mich nur als den einen zu sehen, der dich am Ende deines Lebens in den Himmel bringt. Hier bist du nun. Sei willkommen. Do you remember that in Luke chapter 15, Jesus tells us a story that expresses the same truth? Denke an Lukas Kapitel 15, wo Jesus eine Geschichte erzählt, die dieselbe Wahrheit ausdrückt. The guy who we call the prodigal son, he went away from the father, wasted all of the money. Die Geschichte von dem Mann, den wir den verlorenen Sohn nennen, der vom Vater wegging und das ganze Geld verschwendete. When he finally came back, the older brother said, "Father, I have served you so long and you never gave me a calf to celebrate with my friends." Als er schließlich zurückkam, sagte der ältere Bruder, "Vater, ich habe dir so lange gedient und du hast mir nie ein Kalb geschenkt, um mit meinen Freunden zu feiern." And the father was surprised. He said, "Son, everything I have is yours." Der Vater war überrascht. Er sagte, "Mein Sohn, alles was ich habe gehört dir." So many Christians are going to go to heaven, look at Jesus and say, "Jesus, why didn't you do? Why didn't you give?" And he says, "What? Me?" So viele Christen werden in den Himmel kommen, Jesus anschauen und sagen, "Jesus, warum hast du das nicht getan? Warum hast du mir das nicht gegeben?" Und er wird sagen, "Was? Ich? I wrote it into the Bible that I'm the life giver. If you chose to see me as the man who brings you to heaven, it's not my fault." Ich habe in die Bibel geschrieben, dass ich der Geber des Lebens bin. Wenn du dich dafür entschieden hast, mich nur als denjenigen zu sehen, der dich in den Himmel bringt, ist das nicht meine Schuld. John saw him as a life giver. That's why John experienced the Zoe life of God. Johannes sah ihn als den Lebensspender. Deshalb erlebte Johannes das Zoe Leben Gottes. What do you think why the apostle Paul experienced so much of Jesus? It's because how he saw Jesus. Warum hat der Apostel Paulus wohl so viel von Jesus erlebt? Es liegt daran, wie er Jesus sah. See, Paul saw Jesus as his righteousness, as his wisdom, as his power. He saw Jesus as everything. Paulus sah Jesus als seine Gerechtigkeit, seine Weisheit und seine Kraft. Er sah Jesus als alles. So he experienced everything. Also erlebte er auch alles. My dear friend, it's not God's fault what you see. It's your fault what you choose to look at. Mein lieber Freund, es ist nicht Gottes Fehler, was du siehst. Es ist dein Fehler, dir auszusuchen, was du anschaust. So you have to make the choice to constantly search out more the depth of Jesus Christ. Du musst also die Entscheidung treffen, die Tiefe von Jesus Christus ständig weiter zu erforschen. The more you invest time into seeing Jesus as the one who gives this abundant life, the more you experience. Je mehr Zeit du investierst, um Jesus als den einen zu sehen, der dieses überfließende Leben gibt, desto mehr wirst du erleben. My dear friend, the more I walk with Jesus, the more I realize our responsibility in grabbing everything that belongs to us. Mein lieber Freund, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr erkenne ich unsere Verantwortung, alles zu ergreifen, was uns gehört. If you look in the original Greek, how it is written, "We have seen him." Wenn man sich die Grammatik von "Wir haben ihn gesehen" im griechischen Original ansieht, it's actually written in the active voice. Ist es tatsächlich in der Aktivform geschrieben? It's not that Jesus revealed himself, you were passive and Jesus is active. Es ist nicht so, dass Jesus sich offenbart hat, du warst passiv und Jesus war aktiv. John writes it in the active voice. It means I made the choice to look at him and see him the way he really is. Johannes schreibt dies im Aktiv. Das heißt, ich treffe die Entscheidung, ihn anzuschauen und ihn so zu sehen, wie er wirklich ist. I really, really want to write a book that's called The Sufficiency of Jesus. Ich möchte wirklich sehr gerne ein Buch mit dem Titel Jesus ist genug schreiben. You have to see Jesus as the one who has already given this incredible life and now you grab it. Du musst Jesus als denjenigen sehen, der dieses einzigartige Leben bereits gegeben hat. Nun musst du es ergreifen. See you tomorrow. Bis morgen.